Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Aus heiterem Himmel. Einige dunkle, schwere Wolken hingen über der Stadt und eiskalter Nieselregen drang durch alle Kleider und befeuchtete die Häuser, so dass sie noch ein wenig düsterer aussahen. Das schien meinen neuen Klienten nicht zu stören. Er erschien in einem gelben Sakko in meinem Büro und strahlte eine Lässigkeit aus, die ich sonst nur aus der Kinowerbung kannte. Ich hatte mich nicht getäuscht. »Ich bin Lolo Lehmann, Agentur Lehmann. Ich habe die berühmte Sockenkampagne gemacht.« »Was denn für eine Sockenkampagne? Hat man bei den letzten Wahlen Kniesocken ins Parlament befördert?« »Was tragen Sie eigentlich für Socken?« »Meine eigenen.« »Tja, eigentlich bin ich wegen einer dramatischen Angelegenheit gekommen. Kennen Sie Kurt Muroni?« »Trägt er auch diese albernen Socken, für die Sie werben?« »Nein, er möchte meine Agentur kaufen.« »Und? Möchte er mit Sockenhaltern bezahlen?« Er ist entführt worden. Lehmann schaute kurz auf den Boden und dann in eine Ecke meines Büros. Seine hellbraunen Schuhe sahen aus, als hätten sie die halbe Monatsmiete meines Büros gekostet. Vermutlich war das noch um einiges untertrieben. Die Erpresser haben sich bei seiner Frau gemeldet. Sie verlangen 8 Millionen. Ein Wahnsinn. Und weshalb sind Sie zu mir gekommen? Ich weiß, normalerweise müsste ich zur Polizei gehen. Aber ich war schon immer ein Verfechter der privatwirtschaftlichen Lösungen. Das habe ich mir beinahe gedacht. Wenn Sie möchten, löse ich Ihnen auch noch Ihr Kommunikationsproblem. Und wozu soll das gut sein? Sie werden danach erfolgreicher kommunizieren. Haben Sie einen Fernseher? Gleich läuft mein neuer Sockenspot. Möchten Sie ihn sich ansehen? Nein, nein, ich schaue mir keine Werbung an. 99% davon ist zum Kotzen und den Rest verpasse ich immer, weil ich vor Übelkeit gerade wieder auf dem Klo sitze. Aber es gibt ganz hervorragende Werbespots. Mein neuer Sockenspot zum Beispiel. Da sieht man zuerst einen Mann, der barfuß in einem Lift steht und dann... Kommt eine Frau. Aber wie kommen Sie darauf? Sie kennen den Spot schon? Der Kerl begann mich zu nerven. Ich erklärte ihm, dass ich mich lieber um seinen entführten Geschäftspartner kümmern wollte, als mir alberne Werbespots anzusehen. Er nickte und lud mich ein, in seinem Auto zu der Ehefrau des Entführten zu fahren. Sein Auto war ein mit Lederpolster und Holzarmaturen ausgestattetes Einzelstück, das er sich vermutlich aus alten Schweißsocken zusammenkommuniziert hatte. Glauben Sie, dass Muroni in Lebensgefahr ist? Kommt darauf an, ob er die Entführer genauso nervt, wie Sie mich nerven. Nehmen Sie uns Werber doch einfach als Teil der Unterhaltungsbranche. Gute Werbung ist immer auch gute Unterhaltung. Wenn sich zweimal im Jahr die Detektive dieser Stadt treffen, jeder jedem um den Hals fällt, wir uns abküssen und uns gegenseitig versichern, wie toll wir alle sind und später am Abend uns auch noch jede Menge Medaillen überreichen für die schönsten und originellsten Leichen, würde sich die ganze Stadt krümmen vor Lachen. Bei euch Werbefritzen ist das aber normal. Da vorne ist Muronis Haus. Seine Frau ist mit den Nerven am Ende. Ich hoffe, dass sie in der Zwischenzeit keinen Mist gebaut hat. Er hoffte vergeblich. Im hell erleuchteten Haus sah ich eine nervös auf- und abgehende Frau und daneben einen Mann, der mir bekannt vorkam. Lehmann wollte draußen warten. Ich ging durch den Nieselregen auf das Haus zu. Der Mann, der mir öffnete, sah aus, als hätte er die letzten 3 Wochen als Besucher im Leichenschauhaus verbracht. Na, Maloney? Frau Muroni hat uns gesagt, dass Herr Lehmann drauf und dran sei, einen großen Fehler zu machen. Dass er allerdings einen solch kapitalen Fehler macht, hätte ich von so einem intelligenten Mann nicht erwartet. Frau Muroni scheint noch einen viel fataleren Fehler gemacht zu haben. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass Sie hier sind. Wir werden die Entführer mit modernster Technik überführen. Kommen Sie rein, Maloney. Ich zeige Ihnen, wie die Profis so etwas machen. Er ging voran und ich folgte. Frau Muroni nickte nur, als sie mich sah und starrte danach gebannt auf das Telefon, das ganz ruhig da lag und so tat, als wüsste es nicht, welchen Stellenwert diese Dinger bei Entführungen besitzen. Der Polizist zeigte auf einen Koffer, der auf dem Ledersofa stand. Vollgepackt mit modernster Elektronik. Toll. Und was ist das? Blüten. Nehmen Sie ruhig eine. Die Fälschung können nur Profis erkennen. Ich hielt eine der Blüten gegen das Licht. Sie war nicht übel. Nur das Porträt von Bundesrat Adolf Ogi war ein wenig verrutscht. Aber kurzsichtigen Entführern aus dem ferneren Ausland würde das kaum auffallen. Unterdessen bemühte sich Frau Moroni, den Wunderkoffer 2 Zentimeter von der Stelle zu heben. Es geht nicht. Ist viel zu schwer. Vielleicht muss man einen Knopf drücken und dann kriegt er Flügel und schwebt leise zu den Entführern. Das System ist vielleicht noch nicht ganz ausgereift, aber wir arbeiten daran. Aber wenn der Mann sich doch nur endlich melden würde, er muss doch auch ein Interesse daran haben, dass die Geldübergabe noch heute geschieht. Profis lassen sich Zeit. Die wissen, dass eine überhastete Übergabe nichts bringt. Dann schlage ich vor, dass wir es uns ein wenig gemütlich machen. Sie haben hier nichts verloren, Maloney. Das ist eine Sache für die Polizei. Lassen Sie ihn, wenn er schon mal hier ist. Ich drehe gleich durch. Ich muss ein wenig raus. Geht das? Aber sicher. Ich bleibe in Ihrer Nähe. Diese Drohung schien sie nicht zu beeindrucken. Ich sah, wie die beiden das Haus verließen. Draußen stand noch immer Lehmanns Wagen. Vermutlich wartete er auf mich oder einen neuen Einfall für seine Sockenwerbung. Dann klingelte das Telefon. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, abnehmen. Unser Eins braucht keine Diät. Privatdetektive nehmen immer ab, wenn's klingelt. Ich sagte nichts und wartete. Ich brauchte nicht lange zu warten. Sagen Sie jetzt nichts. Ihr Mann ist in Sicherheit. Es geht ihm gut. Er hat noch alle Eier. Was? Nein. Ach so. Fahren Sie zu der Polizei an der Eisenbahnbrücke. Moment mal. Das ist doch falsch. Hier. So, jetzt habe ich es. Ihrem Mann geht es gut. Wenn Sie die Polizei einschalten, werden wir ihn töten. Bringen Sie das Geld an die Autobahnbrücke beim alten Güterbahnhof in einer Stunde. Warten Sie da, bis jemand auf Sie zukommt. Haben Sie das verstanden? Hallo? Hallo? Ich bin doch nicht etwa falsch verbunden. Hallo? Emily? Da ist, glaube ich, niemand. Dann war er plötzlich aus der Leitung. Der Mann klang zwar alles andere als profimäßig, aber vielleicht war das nur eine Masche. Als der Polizist mit Frau Moroni zurückkam, verabschiedete ich mich. Ich stieg zu Lehmann ins Auto und sagte ihm, dass er mich zum alten Güterbahnhof fahren solle. Die Gegend um den alten Güterbahnhof sah aus wie ein riesiges, verlassenes Fabrikgelände. Lehmann kurfte ein paar Mal in der Gegend herum, doch außer ein paar Katzen, deren Augen im Dunkeln aufblitzten, war nichts zu sehen. Die Gegend wäre nicht schlecht für einen Spot. Auch das noch. Ich mag diese albernen Spots nicht, bei denen immer zuerst eingeblendet wird, dass wir uns in Chicago 1931 befinden. Gefällt Ihnen wenigstens der Spot mit der Kuh? Die lila oder die mit den Tanzbeinen? Ist doch genial, müssen Sie zugeben. Genies lassen keine Kühe tanzen. Ich glaube, wir sind hier auf der falschen Party. War aber immerhin einen Versuch wert. Moment! Sehen Sie den Wagen da drüben? Da sitzt doch jemand hinter dem Steuer. Er hatte recht. Ich stieg aus und ging auf den Wagen zu. Nichts geschah. Als ich mich neben der Fahrertür nach vorne bückte, öffnete sie das Fenster. Sie war nervös und sah aus, als hätte sie die besten Tage ihres Lebens längst schon wieder vergessen. Was wollen Sie? Ich habe kein Geld bei mir. Wer hat das schon heutzutage? Ich habe meins auch auf der Bank. Warten Sie auf jemanden? Tja, auf meinen Freund. Er arbeitet da drüben in einer Bar. Da drüben gibt es aber keine Bar. Ich habe immer geahnt, dass er nicht ehrlich zu mir ist. Warten Sie vielleicht auf einen großen Koffer? Nein. Ich habe noch nie in meinem Leben auf einen Koffer gewartet. Auf Männer schon, immer wieder. Aber nie auf einen Koffer. Aber vielleicht war das mein großer Fehler. Vielleicht hätte ich besser ab und zu auf einen Koffer gewartet. Die Frau führte noch eine Weile ein angeregtes Gespräch mit ihrer Windschutzscheibe. Ich ging ein paar Schritte zurück und merkte mir die Autonummer. Danach fuhr ich mit Lehmann zu dem Haus des Entführten zurück. Er zog es wieder vor, im Auto zu warten. Die Frau von Moroni hatte sich noch nicht beruhigt. Zuerst entführen Sie meinen Mann aus heiterem Himmel und da lassen Sie nichts mehr von sich hören. Das ist doch ein schlechtes Zeichen, oder? Ist das Ding auf dem Tisch ein Telefon, bei dem alle mithören können? Ja, aber es gibt nichts zu mithören. Es ist fatal. Ja, vielleicht war das alles nur vorgeschoben. Vielleicht wollen Sie gar kein Geld. Es gibt einfachere Methoden, jemanden umzubringen, Frau Moroni. Sie glauben also an die Entführung? Aber warum meldet sich denn niemand? In jedem Film ist es doch so. Man steht herum, wartet und plötzlich klingelt das Telefon. So ist es doch im Film, oder? Ich nahm den Hörer ab und schaltete das Gerät auf Raumton. Frau Moroni begriff erst nach ein paar Sekunden, dass tatsächlich das eingetroffen war, was sie sich erhofft hatte. Es dauerte noch ein paar Sekunden länger, bis sie ein scheues Hallo in den Hörer hauchte. Die Antwort kam prompt. Ich schlage vor, dass Sie das Geld bei der alten Kirchverbrennungsanlage deponieren. Nehmen Sie keine Polizei mit und fahren Sie ganz langsam zweimal um die Deponie. Achten Sie auf ein Lichtsignal und dann schließen Sie die Augen und öffnen den Kofferraum. Also zuerst steigen Sie natürlich aus. Moment mal, geht das überhaupt? Zuerst aussteigen, dann Augen schließen? Nein, Sie müssen mit geschlossenen Augen aussteigen. Geht das? Frau Moroni nickte und hüstelte ein Ja in den Hörer. Ich sah nach draußen. Lehmann saß noch immer in seinem Wagen und wartete. Frau Moroni sah mich an und hatte eine ganz andere Idee. Kommen Sie mit, Maloney. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Hat dieser Kerl nur auf blöd gemacht oder ist er es tatsächlich? Nun, ich würde sagen, es gibt mehr blöde Kerle als solche, die gut blöde Kerle spielen können. So. Naja, wir nehmen beiden Wagen. Er steht hinten. Ich möchte nicht, dass Herr Lehmann mitkommt. Er ist immer so penetrant optimistisch. Ich hasse das. Das konnte ich ihr nicht verübeln. Sie fuhr langsam und konzentriert. So konzentriert, dass sie nicht sah, dass ihr mehrere Wagen folgten. In der Nähe der Deponie stieg ich aus. Sie fuhr wie abgemacht zweimal langsam um die Deponie. Im Scheinwerferlicht ihres Wagens sah ich, wie sich einige Büsche bewegten. Ich ging auf einen der Büsche zu und spuckte hinein. Muss das sein, Maloney? Nein, aber es macht Spaß. Ihre Kollegen machen sich ganz gut als wandelnde Grünzone. Vielleicht sollten sie künftig die Innenstadt als Büsche beleben. An dieser Lösegeldübergabe ist etwas faul. Das habe ich im Gefühl. Vielleicht spielt uns die Frau nur Theater vor. Schon möglich. Gegen ihr Unterholzballett kommt sie aber nicht an. Da! Maloney, sie hat gebremst. Sehen Sie? Sie steigt aus. Ich sah es. Dann hörte ich, wie eine der Büsche laut hustete. Gleich darauf fuhr ein anderer Wagen mit hoher Geschwindigkeit weg. Frau Moroni verwarf ihre Hände und rannte zu ihrem Wagen zurück. Ich ging ebenfalls dorthin. In dem Wagen saß eine Frau, älter als ich, mit dunklen Haaren und einer Brille. Kommt mir bekannt vor. Ich habe die Autonummer aufgeschrieben. Die Frau sah harmlos aus. Vielleicht ist sie erschrocken. Machte vielleicht eine Spazierfahrt. Ich sah mir den Zettel mit der Nummer an. Es war die gleiche, die ich mir vor ein paar Stunden gemerkt hatte. Ich verschwieg es, Frau Moroni, die von der Polizei nach Hause gefahren wurde. Ich machte noch einen Spaziergang und landete um 4 Uhr früh in meinem Büro. Dort stand einer der Büsche, entblättert. Ich war zu müde für einen flotten Spruch. Schlechte Nachrichten, Maloney. Moronis Leiche wurde vor einer Stunde in einem kleinen Fluss nördlich der Stadt gefunden. Das habe ich mir beinahe gedacht. Wenn Sie mich fragen, war die Entführungsgeschichte von Anfang an erstunken und erlogen. Ich glaube, wir sollten uns seine Frau einmal genauer anschauen. Ich nickte nur und legte mich unter meinen Schreibtisch. Als ich wieder erwachte, schien grelles Licht auf mein Gesicht. Dafür war vom Polizisten nichts zu sehen. Das war immerhin etwas. Den nächsten Morgen verbrachte ich damit, die Besitzerin des Wagens ausfindig zu machen. Es war nicht ganz einfach, da der Wagen in den letzten 6 Monaten 4-mal den Besitzer gewechselt hatte und niemand sehr erfreut darüber war, von mir ausgefragt zu werden. Schließlich landete ich bei einem älteren Mann, der mir versicherte, dass der Wagen vor einer Woche gestohlen worden war. Ich besuchte Frau Moroni. Ich habe den ganzen Morgen darüber nachgedacht und ich bin mir jetzt fast sicher, die Frau in dem Auto war vorgestern hier im Haus. Und was machte sie hier? Sie wollte einen Teppich anschauen, den mein Mann via Inserat angeboten hatte. Ich war völlig aus dem Häuschen, sagte ihr, dass mein Mann entführt worden ist und ich keine Zeit habe für Teppiche und andere Nebensächlichkeiten. Das erklärt einiges. Aber wenn sie an der Entführung beteiligt war, weshalb tauchte sie dann hier im Haus auf? Und weshalb nannte sie mir ihren Namen? Sie wissen ihren Namen? Aha. Doch hoffentlich nicht Müller. Nein, Geißbühler. Ja, sie stellte sich mir als Frau Geißbühler vor. Entweder war Frau Geißbühler total bescheuert oder dann unglaublich gerissen. Es dauerte nicht lange, bis ich sie ausfindig gemacht hatte. Der gestohlene Wagen stand unter einem kleinen Vordach. Ich schaute durch eines der dreckigen Fenster und sah, wie Frau Geißbühler gerade telefonierte. Ich nahm einen Stein, donnerte die Scheibe ein und marschierte in die gute Stube. Was soll das? Hauen Sie ab, ich besitze eine Waffe. Sehr schön, ich besitze auch eine. Wollen wir tauschen? Ich rufe die Polizei. Machen Sie das. Die hat Freude an Trittbrettfahrern. Ist Herr Geißbühler am anderen Ende der Leitung? Ja, er erholt sich von einer Operation. Er hat nichts mit der Sache zu tun. Es war meine Idee. Als ich hörte, dass Herr Moroni entführt worden ist, dachte ich, wir könnten mit einer Lösegeldforderung zu Geld kommen. Es wäre zu schön gewesen. Ich ließ sie stehen und nahm den Telefonhörer in die Hand. Am anderen Ende vernahm ich die Stimme von Herrn Geißbühler. Sein Zustand hatte sich noch nicht wesentlich verbessert. Emily, was ist los? Was ist das für ein Mann, der bei dir ist? Doch nicht etwa die Polizei, Emily. Emily, verweigere die Aussage, verbarrikadiere das Haus. Ich bin in spätestens 8 Stunden bei dir. Emily, so sag doch etwas. Sonst kannst du doch auch nicht auf dein Maul hocken. Ausgerechnet jetzt schweigst du. Emily, oh, Emily. Er begann zu schluchzen und anschließend hörte man ein gluckerndes Geräusch in der Leitung, so als hätte er den Hörer verschluckt. Ich legte auf und ging an Frau Geißbühler vorbei aus dem Haus. Im Polizeipräsidium herrschte die übliche, lahmarschige Betriebsamkeit. Seltsam, Maloney. Äußerst seltsam. Es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass der Tote in seinem eigenen Ferienhaus festgehalten wurde. Und wer gab Ihnen diesen tollen Hinweis? Mehrere Zeugen, die Herrn Moroni zusammen mit einem jungen Mann in der Nähe des Ferienhauses gesehen haben. Der junge Mann habe Moroni gestützt. Vermutlich hat er ihn bedroht. Und wer ist der junge Mann? Das wissen wir noch nicht, Maloney. Aber die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Das sehe ich. Ständige Betriebsamkeit ist noch lange kein Zeichen für Effizienz, Maloney. Er hielt mir eine Statistik unter die Nase, aus der hervorging, dass die Polizeiarbeit im vergangenen Jahr 0,1% erfolgreicher war als im Jahr zuvor. Bei diesen Zuwachsraten mussten sich die Kriminellen keine allzu großen Sorgen machen. Ich besuchte Frau Moroni und traf auf Lehmanns Wagen und wenig später auf einen jungen Mann, der vor Frau Moronis Haus stand und einen Blumenstrauß in der Hand hielt. Ist es nicht schön? Die Sonne scheint, der Frühling wird bald erwachen und mit ihm die Liebe in ihrer vollen Pracht. Toll haben Sie das gesagt, junger Mann. Wenn ich etwas jünger wäre, würde ich Ihnen jetzt um den Hals fallen. Oh. Und Sie erwürgen. Ach. Frau Moroni ist nicht in der Stimmung für verliebte Jungs. Haben Sie eine Ahnung? Sie liebt mich. Schon seit über 2 Jahren. Ach, lange musste unsere Liebe keimen, bis sie sich endlich, endlich entfalten darf. Dem Kerl war nicht mehr zu helfen. Er klingelte, und drückte der verdutzten Frau Moroni den Blumenstrauß vor die Brust. Ich marschierte an beiden vorbei ins Haus. Es dauerte eine Weile, bis sich Frau Moroni von dem Schreck erholt hatte. Was soll das? Was wollen Sie von mir? Ich will dich. Ich liebe dich. Ich habe alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Was für Hindernisse? Wer sind Sie überhaupt? Ich habe dich jede Woche beim Squash-Spielen beobachtet und in der Sauna und im Sommer beim Surfen. Es war wunderschön. Er ist verrückt, Maloney. Tun Sie doch etwas. Er hat Ihren Mann ermordet. Ich habe es für dich getan. 2 Jahre habe ich gewartet. 2 lange Jahre. Oh, war das schön, als ich spürte, dass deine Liebe mein Herz erschütterte. Ihr Herz wird gleich noch ganz anders erschüttert. Aber ich kenne diesen Mann nicht. Tu doch nicht so. Sei offen und ehrlich. Steh zu deinen Gefühlen. Damals am Betriebsfest deines Mannes hast du mir in die Augen geschaut und gelächelt. Oh, war das schön. Mir wird schlecht. Das kann ich gut nachvollziehen. Möchtest du meine Tätowierungen sehen? Er begann sich auszuziehen. Ich nahm den nächstgelegenen Gegenstand, es war eine kleine, aber schwere Lautsprecherbox, und knallte sie ihm auf den großen Zeh. Er begann zu hüpfen und ich donnerte ihm meine Rechte in den Magen. Das war's dann auch schon. Die Polizei hatte ihre helle Freude an dem irren Kerl. Ich unterhielt mich anschließend noch mit meinem Klienten. Unglaublich! Er hat es tatsächlich aus Liebe getan? Schwer zu sagen. Vielleicht hat er einfach zu viele Werbespots gesehen in seinem jungen Leben. Sie glauben doch nicht etwa, dass Werbung zur Verrohung der Sitten beiträgt. Immerhin hatte er auch um seine Angebetete geworben. Diese Werbekampagne ist ihm aber völlig in die Hosen gegangen. Sie müssen sich unbedingt noch meinen Sockenspot ansehen, Maloney. Er bot mir eine Verdoppelung des Honorars, aber erst beim Dreifachen ließ ich mich dazu überreden. Der Spot war grauenhaft, aber glücklicherweise auch sehr kurz. Doch Lehmann hatte ihn auf seinem Videoband etwa 30 Mal hintereinander kopiert. Es war hart verdientes Geld.